Der Captain, der uns so lange zur Last gewesen war, war an einen Ort gegangen, von wo aus die Bösen keinen Menschen mehr ärgern können. Der Squire hatte alles wieder instand setzen lassen. Die Schenkstube und das Wirtsschild waren auf seine Kosten frisch gemalt. Und er hatte auch einigen neuen Hausrat besorgt, vor allen Dingen einen schönen Lehnstuhl für Mutter im Zapfraum. Außerdem hatte er ihr einen Lehrjungen geschickt, so dass sie während meiner Abwesenheit nicht ohne Hilfe war. Als ich diesen Jungen sah, begriff ich zum ersten Male meine Lage. Bis dahin hatte ich immer nur an die Abenteuer gedacht, die mir bevorstanden, niemals an die Heimat, die ich verließ. Und als ich jetzt diesen tölpelhaften fremden Jungen sah, der an meiner Stadt bei meiner Mutter bleiben sollte, da weinte ich zum ersten Mal heiße Tränen. Ich fürchte, ich habe den Jungen behandelt wie einen Hund, denn da er mit der ihm neuen Arbeit nicht Bescheid wusste, so hatte ich 100 Anlässe, ihn zurechtzuweisen und auszuschelten, und ich ließ mir diese Gelegenheiten nicht entgehen. Die Nacht verging, und am nächsten Tage nach dem Mittagessen machten Redruth und ich uns wieder auf den Weg. Ich nahm Abschied von Mutter und der Bucht, an deren Strand ich seit meiner Geburt gelebt hatte, und von dem lieben alten Admiral Benbow, der mir allerdings, seitdem er frisch gemalt war, nicht mehr ganz so lieb war. Einer meiner letzten Gedanken galt dem Captain, der so oft mit seinem dreieckigen Hut, dem Säbelschmiss auf der Backe und mit seinem alten Messingfernrohr den Strand entlang gegangen war. Im nächsten Augenblick waren wir um die Ecke gebogen und mein Elternhaus lag hinter mir. In der Dämmerung nahm die Postkutsche uns beim Royal George auf. Ich war zwischen Redruth und einen dicken alten Herrn eingeklemmt, und trotz der schnellen Fahrt und der kalten Nachtluft muss ich gleich von Anfang an öfters eingenickt sein, schließlich aber auf der Fahrt über Berg und Tal wie ein Stück Holz geschlafen haben, denn von dem häufigen Pferdewechsel habe ich nichts gemerkt, und ich wurde schließlich von einem Rippenstoß aufgeweckt. Und als ich die Augen aufschlug, fand ich, dass wir vor einem großen Gebäude in der Straße einer Stadt hielten und dass es schon seit langer Zeit heller Tag war. »Wo sind wir?« fragte ich. »Bristol«, sagte Tom. »Steig aus!« Herr Trelawney wohnte in einem Gasthof ganz unten am Dock, um die Arbeiten an seinem Schoner beaufsichtigen zu können. Dorthin hatten wir nun zu gehen, und unser Weg führte zu meinem großen Entzücken an den Kargen vorbei, wo ich eine große Menge Schiffe von allen Größen und Takelungen und Nationen sah. Auf dem einen Schiff sangen Matrosen bei ihrer Arbeit, auf einem anderen hingen Menschen hoch über meinem Kopf, an Tauen, die mir nicht dicker als Spinnfäden erschienen. Obgleich ich mein ganzes Leben an der Küste verbracht hatte, kam es mir vor, als ob ich noch niemals in der Nähe der See gewesen wäre. Die Mischung von Teer- und Salzwassergeruch war für mich etwas Neues. Ich sah die wunderbarsten Schiffsabzeichen, die alle schon weit über dem Ozean gewesen waren. Außerdem sah ich viele alte Seeleute mit Ohrringen, mit lockigen Backenbärten und teerigen Zöpfen und mit ihrem plumpen, schwankenden Gange. Und wenn ich ebenso viele Könige oder Erzbischöfe gesehen hätte, so hätte ich nicht mehr entzückt sein können. Und nun ging ich selber zur See. Zur See in einem Schoner, mit einem Bootsmann, der Pfeifensignale geben konnte, und mit bezopften, singenden Matrosen. Zur See, nach einer unbekannten Insel, um dort vergrabene Schätze zu suchen. Während ich mich noch mit diesem köstlichen Traum beschäftigte, standen wir plötzlich vor einem großen Gasthof und trafen Squire Trelawney, der vollständig wie ein Seeoffizier angezogen war, in einem derben blauen Tuchanzug. Er trat aus der Tür mit einem Lächeln auf seinem Gesicht und mit einer wundervollen Nachahmung des Seemannsganges. »Hahaha, da seid ihr ja«, rief er, »und der Doktor kam gestern Abend von London an. Haha, bravo, die Schiffsgesellschaft ist beisammen und vollzählig.« »Oh, Squire«, rief ich, »wann segeln wir?« »Segeln?« sagte er. »Morgen segeln wir«,